Voraussichtlich im kommenden Monat, spätestens aber am 3. Juni, wird er das Präsidentenamt übernehmen. Bis dahin muss sein Team stehen und klar sein, welche Schritte er als erstes gehen will. Die Expertengruppen, sagte der Sprecher von Selenskys Wahlstab, Dmitri Razumkov, arbeiteten bereits an verschiedenen Konzepten und Gesetzesentwürfen. Ein Teil der Gesetze ist bereits vorbereitet, ein anderer wird noch entworfen. Nach dem Amtsantritt Selenskys werden wir sie direkt dem Parlament vorlegen, damit die Rada endlich arbeiten kann. Auch wenn es das Ende der Legislaturperiode ist, bekommt das Parlament noch einmal die Möglichkeit, seine Effizienz oder seine Ineffizienz zu beweisen. Auch personell soll sich einiges ändern. Selenskyj will wichtige Posten in Justiz und Armee neu besetzen. Mit wem, ließ er allerdings noch offen. Ich habe im Moment einfach noch kein Recht, die Namen dieser Menschen zu nennen. So haben wir es mit den Generälen vereinbart. Das ist alles sehr ernst. Selenskyj hatte immer wieder betont, auf neue Leute setzen zu wollen und andere Wege zu gehen. Auch um die etablierten Machtstrukturen, die teilweise als korrupt gelten, aufzubrechen. Aus Sicht des Politologen Wladimir Fissenko liegt in der angekündigten Erneuerungsstrategie durchaus eine Chance. Es wäre gut, die Algorithmen und Mechanismen der Staatsführung zu verändern. Sie müssen viel europäischer werden, dürfen nicht im Kern sowjetisch bleiben. Es sei wichtig, so Fissenko, dass Selenskyj Vertreter aus verschiedenen Regionen in sein Team hole, Leute, die dieselben Werte teilten, sowohl was den proeuropäischen Kurs angehe, als auch den Kurs gegenüber Russland. Selenskyj hat angekündigt, mit Russland das Gespräch zu suchen. Er will den Minsker Friedensprozess neu beleben. Das Blutvergießen im Osten des Landes müsse ein Ende haben, die Gefangenen freigelassen werden. Dem frisch gewählten Präsidenten schwebt unter anderem eine Informationskampagne in den besetzten Gebieten vor. Bereits im Wahlkampf hatte er erklärt: Wir müssen die Menschen dort erreichen und ihnen erklären, dass wir alle Ukrainer sind, dass wir auf sie warten, dass wir sie lieben. Ein konkretes Konzept will Selenskyj zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen, noch sei er ja nicht im Amt. Noch Präsident Poroschenko hatte Selenskyj noch in der Nacht angeboten, ihn in der Übergangszeit zu unterstützen. Er werde alles tun, um die Fortschritte, die das Land in den vergangenen 5 Jahren gemacht habe, zu verteidigen. Poroschenko kündigte an, in der Politik bleiben zu wollen, auch um seinem Nachfolger im Zweifel mit Hilfe des Parlaments Paroli bieten zu können. Denn hier hat Selenskyj noch keine Basis.